Das zweite Prinzip ist Autorität. Hier geht es um Hierarchie und Anerkennung, um Rang und Ehre, Respekt und Unterordnung. Sie findet Ausdruck in Familienhierarchien wie dem Patriarchat, in Orden und Abzeichen. Das Prinzip der Reinheit schließlich suggeriert einen Unterschied zwischen dem Heiligen, Reinen und Natürlichen, wie etwa der Ehe oder dem Christuskreuz, und dem Unreinen und Unnatürlichen, wie etwa Inzest oder Selbstbefriedigung. Bei Verstößen gegen diese Prinzipien reagieren konservativere Menschen nicht nur mit moralischem Zorn, sondern vor allem mit Abscheu, den man als moralisch relevanten Ekel auffassen kann. Die sechs Prinzipien sind zentral für dieses Buch, denn sie bilden weltweit die emotionale Grundlage des moralischen und politischen Denkens. Sie sind empirisch gut belegt und stellen eine gute Heuristik dar. Mit wenigen Annahmen lassen sich viele Phänomene besser verstehen, beispielsweise der globale Rechtsruck, die Motivation von Impfgegnern oder das Weltbild der kosmopolitischen Eliten. Sie machen deutlich, warum Neonazis und Salafisten so viel gemeinsam haben, warum man rechts und links verwechseln kann und warum wir im politischen Diskurs oft aneinander vorbeireden, obwohl wir dieselben Wörter verwenden. Die Prinzipien stellen aber selbst keine Ethik dar, die uns sagt, was wir tun sollen. Vielmehr bilden sie eine Schablone, mit der wir besser verstehen können, wie Menschen tatsächlich moralisch denken und handeln. Kurz gefasst, wir haben die Intuition, dass Inzest und Kannibalismus moralisch falsch sind, selbst wenn dabei niemand zu Schaden kommt. Diese Intuition können wir selten begründen, sondern verfallen in moralische Sprachlosigkeit. Die Grundidee der westlichen Moral ist, die Autonomie des Individuums zu schützen und Schaden von ihm abzuwenden. Kulturvergleichende Studien zeigen aber, dass die Alltagsmoral vieler Menschen weitergefasst ist. Sie verurteilen auch Schaden an der Gemeinschaft und Verstöße gegen die Natur und das Heilige. Moral beruht weltweit auf sechs universellen Prinzipien, mit denen man die eigene Gesellschaft besser versteht. Die Progressiven legen Wert auf Fürsorge, Fairness und Freiheit. Die Konservativen zusätzlich auf Autorität, Loyalität und Reinheit.